herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht, diesmal die Woche 44, 2014. Ja, Battlefield Copyright, ja, passt heute in mehrfacher Hinsicht, ja. Aber, ja, es gibt natürlich auch noch andere Themen, beispielsweise das erste Thema, da man hat es ja kaum glauben können, als man das diese Woche über gelesen hat oder letzte Woche gelesen hat. Nach fast 8 Jahren ist nun endlich HTML5 in der finalen Version zu bekommen. Ja, ihr habt richtig gehört. HTML5 war noch gar nicht fertig. Ja. Trotzdem haben alle Browser-Hersteller hier natürlich auf HTML5 gesetzt und nicht nur die, auch die Webentwickler und so weiter und so weiter. Habe ich immer für einen großen Fehler gehalten, denn man kann meiner Meinung nach einen Webstandard, der eigentlich überall funktionieren soll, auf jedem Rechner, auf jedem Browser, nicht nutzen, wenn der Standard selbst noch nicht standardisiert ist. Ja, also wenn da immer noch was rumgebastelt wird. Und genau so war es denn eben auch. Auf dem einen Browser hat HTML5 gut ausgesehen, auf dem anderen schlecht. Dort hat das nicht funktioniert, dort hat dieses nicht funktioniert. Dann kam auch dieser Hickhack mit den Videocodecs, ja, die jetzt auch außen vor sind und so weiter und so weiter. Das hat sich erst in den letzten Jahren gebessert. Im letzten Jahr etwa wurde es so ziemlich angeglichen bei allen Browser-Herstellern. Und jetzt ist aber endlich HTML5 in der letztlich finalen Version erhältlich. Das heißt, jetzt werden keine weiteren größere Änderungen mehr gemacht, nur noch Bugfixes und kleinere Sachen eben, die da geändert werden müssen. Ja. Und das ist eigentlich eine gute Geschichte. Warum jetzt so hat das jetzt nur Auswirkungen, dass dieses HTML5 vorher so viel eingesetzt wurde? Also die Standards haben sich ja, wie gesagt, langsam angeglichen. Allerdings sind auch einige Webseitenbetreiber und auch einige große Plattformen dann doch erstmal wieder resigniert, deprimiert von HTML5 weggegangen. Ja, einige sind sogar schon wieder auf Flash umgestiegen. Ja. Ob sich das jetzt noch ändern wird, das wird sich zeigen. Ich denke natürlich schon, weil wenn ein Standard jetzt tatsächlich hier umgesetzt wurde, dann denke ich mal, ist es auch nicht so schlimm. Dann kann das auch gemacht werden, dass eben hier jetzt wieder zurück zu HTML5 gegangen wird. Ja, für diese Version oder für die Entwicklung von HTML5 hat sich ja das World Wide Web Consortium oder auch eben W3C genannt verschrieben, beziehungsweise das ist deren Aufgabe. Und die haben eben wegen HTML5 auch herbe Kritik einstecken müssen, weil sie immer wieder zurückgerudert sind, um großen Firmen eben hier keine Steine in den Weg zu legen, beziehungsweise um den Anforderungen von den großen Firmen und auch dem Druck der großen Firmen eben nachzugeben. Das hat wiederum die Open-Source-Welt überhaupt gar nicht so gut gefunden. Ja, und da gibt es einige Opfer, muss man ganz klar sagen. Zum Schluss hat sie dann auch noch Firefox bzw. Mozilla erwischt, ja, aber da muss man vielleicht eher die Schuld bei Google suchen statt bei dem W3C-Konsortium, weil eben da Google eben dieses VP8, wir alle kennen das unter WebM, eben bei weitem nicht genug gepusht hat. Ja, dasselbe scheint auch jetzt bei WebP, dem Bildprogramm, zu passieren. Also ein exzellenter Bilderstandard für das Internet, aber Google kann nicht erwarten, dass sie einfach etwas machen und dann denken, oh, die ganze Welt adaptiert das. Ja, die müssen da knallhart auch Werbung betreiben, extreme Werbung sogar, damit eben nicht nur die Browserhersteller das integrieren, sondern auch die Leute bereit sind, das zu nutzen. WebM ist fälschlicherweise eben verschrien als minderwertiges Videoformat. Das ist natürlich vollkommener Blödsinn. Aber versucht das mal wieder wegzukriegen aus den Leuten ihren Köpfen. Kaum noch machbar. Selbst wenn jetzt die Weiterentwicklung ja schon vor der Haustür steht mit dem VP9, ja, was exzellent wieder ist. Aber ja, wie wird das jetzt weitergehen? Ja, und genau das hat eben auch dann Firefox gesagt, Mozilla gesagt und hat dann eben H.264 doch noch integriert, obwohl das kein offener Standard ist. Damit ist natürlich bei mir auch zwar Firefox nicht mehr ein offener Browser, aber ich habe aus anderen Gründen ja schon vorher gewechselt. Ihr wisst, dass das sicherlich zu Chromium, ja, dem Open Source Ableger von Chrome. Gut, HTML5, ich finde es jetzt gut, dass es endlich ein fester Standard gibt. Vielleicht können jetzt auch Hersteller wie zum Beispiel Zynga, also Entwickler wie Zynga, ihre Spiele auf HTML5 umprogrammieren, weil ja, mit Flash scheint es Schwierigkeiten zu geben. Seit Freitagmorgen funktioniert zum Beispiel bei mir CityVille überhaupt nicht mehr. Ja, ich kann nicht verstehen, ich kann nicht nachvollziehen, wieso das nicht funktioniert. Möglicherweise betrifft es die Leute, die keinen Facebook-Account haben und über Zynga direkt spielen. Bei mir baut sich das Spiel jedenfalls nicht mehr auf. Ende Gelände. Und ja, ich habe es mit verschiedenen Browsern probiert, sogar auf verschiedenen Computern, sogar mit einem unter Windows sogar, mit Firefox und mit Chrome und nirgends baut sich das Spiel auf. Das ist schlecht. Bekannte können das Spiel weiterhin nutzen. Die haben aber einen Facebook-Account. Ich weiß nicht, ob das da zusammenhängt. Tja. Und eine Mail schreiben kann ich nicht an den Support, weil die nämlich keine Mailadresse auf ihrer Seite haben. Unglaublich, ja. Und ehrlich gesagt, das Forum möchte ich mir nicht geben. Da guckt sowieso keiner rein. Na gut, okay. Wie auch immer. Jetzt haben wir vielleicht ein paar Probleme weniger. Weniger Flash demnächst. Ja, vielleicht. Ob das jetzt zum Guten oder Schlechten ist, wird sich erst noch zeigen. Aber naja, warten wir mal ab. Gut ist, dass jetzt auf jeden Fall schon mal die Richtlinien stehen, dass das Produkt fertig ist und jetzt können die Leute anfangen, hier für dieses HTML5 zu programmieren und müssen nicht Angst haben, dass ihre Webanwendung nichts in ein paar Monaten nicht mehr funktioniert, weil mal wieder was geändert wurde. Ich versuche ja beim nächsten, versuche ich immer wieder nicht Plastikcard zu sagen. Ich glaube, das hat auch Gründe. Die Plast-C-Card, ja, also Plast-C-Card, die soll ja alle möglichen Kreditkarten und Identifikationskarten, so Graduierungskarten und, also so Zertifikationskarten und so weiter, alles ablösen, ja, Bonuskarten, auf ein einziges System. Ja. Und das scheint wirklich sehr viel Nachfrage zu bekommen, dieses Produkt. Über 5,2 Millionen Dollar in Vorbestellungen hat es in nur einer Woche erwirkt. Das sind schon mal 33.000 Menschen, die diese Plastic-Card geordert haben und das eben nur in den verfügbaren Staaten USA, Großbritannien, Kanada, Australien und Malaysia. Ich glaube schon, dass da auf jeden Fall ein Riesen Bedarf bei den Menschen besteht, wenn das alle nur wissen würden sogar, wäre der Ansturm noch viel, viel größer. Die Idee ist, man kann bis zu 20 Karten auf dieser einen Karte speichern. Die wird kopiert, rüber kopiert auf diese Karte. Diese hat dann ein E-Ink-Display, sogar mit integriertem Touchscreen. Und damit ist es dann eben möglich, diese anderen Karten zu emulieren. Das ist in diesen Staaten offenbar legal. Bei uns sehe ich dann noch ein paar rechtliche Probleme mit diesem Kopieren von Kreditkarten, allen möglichen EC-Karten. Aber da sollten die Banken vielleicht mal ausnahmsweise rechtzeitig versuchen, umzudenken und das möglichst schnell einzuführen. Offiziell wird die Karte im Sommer 2015 ausgeliefert. Und das wäre eine große Hilfe für die Leute, die in ihrem Portemonnaie mittlerweile so viele Karten drin haben, dass es schon wirklich nervig ist. Und das sind mehr Leute, als man denkt. Da kommen schnell etliche Karten zusammen. Und ich hoffe, dass da dann auch bei uns diese Lösung möglich ist. Ja, ich würde auf jeden Fall sofort diese Karte ordern. Amazon hat ja Twitch gekauft, ja, die Streaming-Plattform für ja hauptsächlich Gamer-Videos, ja, und jetzt wagt Amazon die Nutzer zu angemessenerem Verhalten und vor allem zu schickerer Kleidung, ja, zu Maßregeln. Unglaublich, meiner Meinung nach, dieser Vorgang, ja. Da wird zum Beispiel darauf hingewiesen, dass eben die Leute in angemessener Kleidung ihre Videos präsentieren sollen. Mit dem Spruch, du magst einen tollen Sixpack haben, doch ist es besser, ihn am Strand zu präsentieren. Aha. Also, wenn man vorgeworfen bekommt, wie man ein Video zu präsentieren hat, also das ist dann doch schon ein ziemlicher Eingriff meiner Meinung nach in die Freiheit von den Benutzern. Offenbar ist der Hintergrund der, dass eben viele Live-Mitschnitte gemacht werden, wo eben derjenige noch mit drin ist, aber dann zum Beispiel in Unterwäsche oder Badekleidung, ja, zum Beispiel sich präsentiert, und die werden jetzt also suspendiert. Ja, das wurden also jetzt erstmal gesperrt, diese Videos. Das gilt übrigens auch für Videos, in denen ja, sag mal, Moderator eben zum Beispiel zu viel Alkohol trinkt. Jo, ja, das ist unglaublich. Oder Spiele mit sexuellen explizitem Inhalt. Ja, also fällt dann auch GTA 5 darunter, weil immerhin, da kann man auch ins Stripclub gehen und die Mädels oben ohne, ja, also ist kein Thema. Ja. Ist schon ein bisschen komisch, ja. Also ich denke, Amazon schießt da hinaus über das Ziel. Ich weiß auch nicht, ob es übrigens Amazon direkt ist. Ich glaube, das ist das Twitch-Team. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass Amazon im Hintergrund eben den Druck macht hier, damit Twitch eben eine seriösere Ausstrahlung bekommt. Ja. Meiner Meinung nach ist das aber ein ganz klarer Eingriff in die Freiheit der Nutzer, wie sie ihre Videos gestalten. Ich kann das nicht gutheißen, deswegen ist meine Meinung eigentlich ganz klar. Ich würde bei Twitch auf keinen Fall ein Video einstellen. Die sind ja noch drakonischer als YouTube. Dann lieber auf YouTube, da darf man wenigstens noch sein Sixpack präsentieren. Ja, wird zwar schwer, aber trotzdem, ja. Und ja, was trinken darf ich dabei auch? Also, nicht, dass ich es tun würde, aber naja, wer das machen will, das sollte es doch bitte tun. Wer dann eigentlich auch The Totally Red Show damals, ich glaube, die gibt es nicht mehr, The Totally Red Show, oder, nee, wo war das? Nicht Totally Red Show, das war bei Dignation, glaube ich, war das, ja, wo der eine da immer, oder wo die immer so Bier gesoffen haben ohne Ende beim Podcast, ja, beim Videopodcast, damit sich hier die Stimme löst, ne, oder die Zunge löst. Aber, naja. Gut. Ich find's blöd, deswegen ist Twitch bei mir gleich mal von der Liste geschmissen. Ich würde dann sogar noch YouTube vorziehen oder vielleicht auch die Videos selbst veröffentlichen, ja. Archive.org gibt übrigens kostenlos für die Leute die Möglichkeit, sofern man das als unter einer offenen, freien Lizenz machen möchte. Da kann man hochladen, was man möchte. Kostenlos. Und da gibt es auch nicht so viel Zensur wie bei diesen großen Diensten. Fehlen einem halt die Benutzer bei von YouTube, aber im Vergleich dazu Twitch, ja, also YouTube und Twitch, dann würde ich doch eher YouTube nehmen, wenn man da auf die Benutzer angewiesen ist. Denn, naja, da darf man wenigstens noch ein bisschen was selber bestimmen von seinem Video. PlayStation.com Sicherheitslücke. Ja, die ist immer noch offen. Schon vor geraumer Zeit wurde Sony darauf hingewiesen, ja, dass es eine Sicherheitslücke auf PlayStation.com gibt. Ja, da ist es möglich, dass mit dem, dass mit einer SQL-Injection, ja, hier das System angegriffen werden kann. Ja, es ist noch nicht klar, ob jetzt in dieser Datenbank, die davon betroffen ist, auch Mailadressen, Passwörter oder Zahlungsinformationen gar darin stehen. Ja, Sony hat jedenfalls hier noch nicht reagiert, und das ist schon ziemlich bedenklich. Ja, die genauen Details von dieser Lücke wurden jetzt noch nicht veröffentlicht, zum Glück, ja, weil ja eben dieser das noch besteht, zumindest mal nicht veröffentlicht hier auf Heise, wo diese Meldung steht. Aber ihr könnt euch natürlich vorstellen, dass diese Lücke unter der Hand bestimmt schon die Runde gemacht hat, so dass euer Account momentan vielleicht gar nicht mehr so sicher ist. Und mal wieder, da muss man sagen, was ist denn da los? 2 Wochen lang und keine Antwort von Sony und keine Reaktion von Sony und die Sicherheitslücke ist offen. Also so ganz verstehe ich das nicht. Hat man denn nichts gelernt aus der Vergangenheit? Unfassbar. Unfassbar. Und dann fragen sich natürlich die Leute, inwiefern das überhaupt noch sicher ist, bei Sony Daten überhaupt abzulegen. Denn da muss man schon ziemlich flexibel und schnell reagieren bei sowas, finde ich. Ja, Fingerabdruck als Entsperrung zum Beispiel vom Handy haben ja die Hipster, oh, Entschuldigung, die Leute, die einfach ihr Handy entriegeln wollen, ja, hat das gefreut sicherlich, ja, ach, Fingerabdruck ist doch gut, wenn Apple dann Fingerabdruck hat, ja, oder Google oder was weiß ich, welche Hersteller das noch machen, LG, glaube ich, macht das noch. Ja, sehr schön, wunderbar, aber leider ist das ein Problem in den USA jetzt ganz knallhart. Muss nämlich ein Verdächtiger, der mit seinem Handy erwischt wurde und die Polizei möchte auf das Handy zugreifen, ja, ist er verpflichtet, mit dem Fingerabdruck das Gerät zu entsperren. Anders als mit dem Passwort. Beides wurde jetzt, also das mit dem Passwort wurde schon längere Zeit im vor Gericht entschieden. Jetzt wurde allerdings vom Bezirksgericht in Virginia Beach hier ganz klar gesagt, dass der Fingerabdruck nicht mit dem Passwort gleichgestellt werden kann und damit dieser auch keinen Schutz erhält, wie eben das Passwort beispielsweise. Und damit ist eben das Entsperren durch den Fingerabdruck erzwingbar durch die Polizei, während das als Passwort eben nicht erzwungen werden kann. Man darf also nicht gezwungen werden, das Passwort rauszugeben. Ja, das ist ein gutes Recht da, eben zu sagen, nein, das Passwort gebe ich nicht raus. Aber den Fingerabdruck, der muss abgegeben werden. Der muss quasi hier genutzt werden, um das Telefon zu entsperren können. Beziehungsweise die Polizei kann eben verlangen, hier entsperre dein Telefon mit deinem Fingerabdruck. Ja, ansonsten kann das auch, ja, wie das eben so üblich ist, dann auch mit Gewalt erzwungen werden oder eben auch per Beugehaft unbegrenzt. Ja, da ist es. Im Prinzip, so skurril das jetzt erstmal klingt, ja, wenn man das genauer durchdenkt, ist diese Entscheidung logisch. Der Fingerabdruck muss zum Beispiel auch abgegeben werden bei der erkennungsdienstlichen Behandlung bei der Polizei, das ist auch bei uns so, da kann man sich nicht dagegen wehren, das muss man machen, ja, und das bedeutet eben auch, dass auch bei uns hier unter Umständen der Fingerabdruck als Entsperrung oder als Entsperrfunktion nicht vom Gesetz so geschützt ist wie das Passwort, ja. Das Passwort ist ein persönliches Zugangskennwort, während der Fingerabdruck eben nicht mehr so persönlich ist. Der wird eben auch schon längere Zeit eben für sowas genutzt und damit muss man den auch der Polizei zur Verfügung stellen, sozusagen. Ja, So ist das. Deswegen erwarte ich auch in Deutschland früher oder später so ein Urteil. Und in den USA ist es, wie gesagt, jetzt schon so, dass eben das kein Schutz mehr ist. Also wenn ihr in die USA fährt, würde ich euch empfehlen, ein Passwort zu benutzen, keinen Fingerabdruck, sonst ist euer Telefon nicht gesichert. Ganz einfach. Habt ihr euch eigentlich schon mal überlegt, dass ihr auch keinen Schutz gegen Verbrecher habt? Ja. Genau. Ich meine, nicht, dass ihr eben auch nicht dazu zwingen könnten, das Passwort zu verraten, ja, aber mit dem Fingerabdruck geht's noch einfacher, ne? Genau. Ich will jetzt keine weiteren Horrorfilme hier zitieren, ich will nicht mehr auf Ideen bringen, ne? Wie man die noch umgehen kann. Videotheken die dritte. Ja, genau. Es gab noch mal eine Reaktion zu dem zu der RIOS-Wochensicht 42, Gier nach geltenden Daten. Ja. Der Manuel schreibt hier noch: Im Umkreis von 5 Kilometern von meinem Haus gibt es in der Tat noch eine Videothek. Aber Bayern ist ja schon seit langer Zeit für seine Rückständigkeit bekannt. Nun, lieber Manuel, also tröste dich, nicht nur Bayern ist dann rückständig, sondern eben auch andere Regionen in Deutschland. Ich kann es nicht nachvollziehen, momentan, denn es gibt, ich habe hier letzte Woche mal geschaut, ja, es gibt viele Videotheken noch. Ja, halt nur die von den großen Videoringen. Ja. Die kleinen habe ich jetzt keine mehr gesehen. Ja, da die letzte vom halben Jahr, glaube ich, zugemacht. Aber von den großen Ringen da, das ist immer noch kein Problem. Ja, also, ich weiß nicht, vielleicht wohne ich auch nur in einem rückständigen Teil in Deutschland. Ja, oder vielleicht wohne ich gar nicht in Deutschland, wer weiß es. Naja, egal. Auf jeden Fall, es ist mal interessant, wie das offenbar auch verschieden ist von Region zu Region. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es eben in kleineren Gebieten, in kleineren Orten so nicht mehr so weit verbreitet ist. Oder vielleicht gerade umgekehrt. Ja, vielleicht ist es in Großstädten nicht mehr so verbreitet, weil dort die Leute dann eher schon auf moderne Technik setzen, weil das mit dem Streaming und so, ich sag's euch mal so, ohne 16 Megabit Zugang könnt ihr das gleich vergessen. Ja, braucht ihr gar nicht mit Streaming anzufangen, dann kriegt ihr ein Popelbild per Pixel, dauert ewig, bis es gepuffert hat, kann er vergessen. Und also deswegen denke ich mal, ist es auch abhängig davon, ob zum Beispiel DSL in ausreichender Menge oder ausreichender Geschwindigkeit verfügbar ist. Und selbst dann ist es so, dass eben viele Leute eben nichts mit Streaming am Hut haben wollen. Ne? Allerdings Streaming, wie gesagt, meiner Meinung nach auch nicht die Gefahr, sondern eher dass die Kauf-DVDs, die Kauf-DVDs, die es da gibt, weil, ja, ne? Also, ich weiß auch nicht. Ist ja nicht so, dass mittlerweile durchs Pay-TV, durchs normale TV auch schon genug Konkurrenz existiert, dann eben die Kauf-DVDs für die wirklich guten Filme und die haben teilweise Preise, da braucht man gar nicht drüber nachzudenken, wenn man einen Film sehen will, auch wenn man den vorhat, nur einmal zu gucken, ja, für 5 € eine DVD, zack, einpacken, ja. Die Blu-rays gibt's teilweise auch zwischen 5 und 10 € mittlerweile, was soll's, ja. Also, naja, okay. Aber da kommt auf jeden Fall noch was auf die Videothekenbetreiber zu, auf die es jedenfalls noch gibt. Ja, dann noch eine Nachricht vom Michael, und zwar wegen der Sache Google gegen, das war glaube ich der letzte, also die letzte RIOS-Wochensicht, wo ich das erwähnt habe, also Google gegen Amazon. Ja, und da habe ich gesagt, ja gut, es gibt ja eigentlich gar nichts, wo Google jetzt der Konkurrent wäre von Amazon, weil Eric Schmidt hat ja in einem Interview gesagt, dass der eigentliche Konkurrent Amazon ist. Ja, und nicht Google, nicht Apple oder nicht Microsoft so. Das hat mich das sehr gewundert. Aber der Michael hier schreibt oder hat hier einen Artikel, der hier geteilt, in dem steht, das Duell der Zukunft lautet Amazon vs. Google. Und wer sich ein Bild davon machen möchte, wie weit Google hier schon ist, sollte sich mal die Android-App von Google Express installieren. Die Google Express Android-App, die gibt's bei uns so nicht, weil wir haben diesen Kaufservice nicht. Aber in der Tat, da habe ich ja gar nicht daran gedacht. Ja, danke Michael, dass du mich darauf hingewiesen hast. Denn in der Tat ist es so, dass mit Google Express ja ein Shopping-Service zur Verfügung steht. Dann kann man, da kann man auch mal in die Web-Oberfläche gehen, google.com/express, und da kriegt man mal einen Eindruck, was Google da macht. Ja. Die haben eine richtige, die haben ein richtiges Verkaufsportal im Prinzip. Ja. Da kann man schon erahnen, wohin die Reise geht. Google hat offenbar vor, nicht nur sich hier zu beschränken auf virtuelle Sachen, sondern tatsächlich eben auch auf normale, richtige, echte Produkte. Und da bietet Google schon einiges an. Das ist tatsächlich eine Konkurrenz zu Amazon. Ja. Zumindest soll's mal werden. Denn im Moment ist es ja eben genau so, dass der Dienst kaum bekannt ist. Hallo, ich bin hier schon ziemlich interessiert an solchen Sachen. Ja, aber natürlich ist mir das vorher nicht bekannt gewesen. Ja. Und man sieht auch hier, dass natürlich in Deutschland dieser Dienst überhaupt gar nicht zur Verfügung steht. Daher ist es erstmal nur US only. Aber dennoch, wenn Google das weltweit ebenso machen möchte wie Amazon, dann ist tatsächlich Amazon ein Konkurrent. Ja. Und Google experimentiert ja auch mit allen möglichen Sachen. Ich weiß nicht, hat es Google oder Amazon angestoßen, die diese Sachen mit diesen Drohnenauslieferungen. Ja. Ich weiß nicht mehr genau, wer es war. Aber Google möchte auch mitmachen, denn quasi die Auslieferung am gleichen Tag. Ja, das heißt, bestellen, noch am gleichen Tag kommt die Ware. Da wird einiges noch, da wird einiges noch an Konkurrenzkampf geben. Tatsächlich. Ja. Also, von daher ist was, muss ich zurückrudern, ja. Eric Schmidt hat da vollkommen recht. Wenn Google tatsächlich diesem Projekt hier Priorität einräumt. Mir kommt es eben noch ein bisschen komisch vor, dass Google hier auf den Verkauf von Artikeln schwenkt. Ja, alles Mögliche, von Bananen, ja, über Toilettenpapier, ja, Textilien, elektronische Produkte, alles Mögliche, ja, Kosmetika. Das ist äußerst ungewohnt, sag ich mal. Ja. Aber wenn Google meint, dir dem Priorität einräumen zu müssen, dann ist Amazon in der Tat der größte Konkurrent zu Google. Denn das wird ganz schön schwierig für Google, auch nur annähernd momentan an die Marktmacht im Online-Verkauf von Amazon heranzukommen. Ja. Durchaus. Und je nachdem, also ich würde natürlich auch sagen, wenn Google da tatsächlich gefährlich wird, dann wird Amazon auch reagieren. Amazon ist nicht gerade zimperlich, das hat man in der Vergangenheit schon des Öfteren gesehen. Und die werden dann hier dem Stein in den Weg legen, dem Verkaufssystem von Google, und zwar welche, die sich gewaschen hat. Ja, das ist ein harter Konkurrenzkampf, das stimmt schon. Ja, naja. Ja, ein harter Kampf wird's auch um Battlefield 5, ja. Also, das wird vermutlich erst 2016 kommen. Warum wird es so lange dauern? Eigentlich hat man doch schon mit 2015 ein neues Battlefield erwartet, aber das wird nicht mehr gemacht. Eigentlich kann man sich schon vorstellen, warum das so ist. Es kommt demnächst dieses Star Wars Battlefront. Ja, und für 2015 ist auch dieses, oder sollte eigentlich schon ausgeliefert werden, ja, aber es wird wahrscheinlich doch nicht dieses Jahr noch passieren, dieses Battlefield Hardline. Ja. Battlefield Hardline ist ja sozusagen das, was bei Battlefield normal das Militär ist bei Battlefield Hardline die Polizei, Ja, also das heißt, man kann so richtig Druck ablassen als Polizist, ja, und da wild um sich ballern. Aber Battlefield 5, der Nachfolger eben von einem echten, sag ich mal in Anführungszeichen, Battlefield, steht natürlich, wäre natürlich da grandios im Weg. Wer würde sich denn schon das Battlefield Hardline holen oder möglicherweise auch das Star Wars Battlefront, wenn hier die große Ankündigung Battlefield 5 im Raum stehen würde. Von daher hat man jetzt erstmal nächstes Jahr Ruhe. 2015 kein Battlefield 5. Somit können sich die Leute dann eben trösten mit Battlefield Hardline oder Star Wars Battlefront. Battlefield Hardline ist bei mir eigentlich schon ein sicherer Kauf. Star Wars Battlefront, da muss ich erstmal noch schauen, ob das denn interessant genug ist. Ja, ich bin da noch ein bisschen skeptisch, weil ja auch Disney die Rechte an Star Wars besitzt jetzt. Da bin ich noch sehr, sehr skeptisch, inwiefern dieses auch den Anspruch hat, wie jetzt Battlefield. Ja, ich weiß, Battlefield ist Backfield, ja, ohne Ende. Und trotzdem, das Konzept ist einfach so genial, dass man einfach nicht davon wegkommt, selbst wenn es ganz, ganz schlimm ist, manchmal mit den Bugs und total nervt. Ja, so ist das. Also, Battlefield-Fans, echte Battlefield-Fans müssen sich noch gedulden. Leider auch die vielen, die mit Battlefield 4 nicht ganz so glücklich sind. Das sind doch einige offenbar wegen verschiedenen Sachen, ja, nicht nur wegen den Bugs. Aber EA hat ja da auch schon die Konsequenzen gezogen und hat eben DICE die Battlefield-Lizenz quasi entzogen. Das neue Battlefield wird ja von einer anderen Firma gemacht werden, wegen der vielen Kritik und wegen den vielen Problemen. Ich kann es verstehen, ich sag nur Stichwort Netcode. Wer jetzt nicht unbedingt Shooter liebt, sondern vielleicht Retro-Games, ja. Ha, denkt ihr schon wieder, oh nein, jetzt schon wieder Retro. Ja, es ist wirklich schlimm. Das ist schon mittlerweile, ist das schon so ein Mainstream, ja, auf einmal Mainstream geworden, ist jetzt gar nicht geglaubt, aber dennoch. Das ist vielleicht trotzdem noch interessant. Bei The Internet Arcade findet ihr nämlich etwa 900 Klassiker, die sich im Browser spielen lassen. Ja, das ist unglaublich. 900 Games. Übrigens wird es auch bei archive.org gehostet. Ja, die, wo ich schon eben angesprochen habe mit dem kostenlosen Hosting von Videos, das ihr da nutzen könnt. Und diese Games, die könnt ihr da aufrufen. Es sind viele, viele interessante Sachen vertreten. Ja, zum Beispiel Arkanoid. Ja, wer kennt das nicht? Arkanoid. Ja, Bionic Commando ist beispielsweise drin. Arabian von Atari. Und viel, viel, ach, ich meine, ich kann dann am Anfang hier genug aufzuzählen. Ja, also viele Atari-Klassiker sind drin. Aber eben auch Sachen, die aus der Amiga-Zeit kommen, beispielsweise. Offenbar ist da rechtlich das abgeklärt worden. Da hat wohl auch das Copyright hier nicht mehr gegolten oder wurde freigegeben von den Entwicklern. Das ist richtig schön. Das ist auch passiert, ja. Kommando, ich meine, wer kennt nicht Kommando? Ja, die Musik, die habe ich immer noch im Kopf. Ja. Crystal Castles beispielsweise, alles ist da. Congo Bongo von Sega ist ebenfalls zum Beispiel vertreten, ja. Ihre Geschichte meiner Meinung nach. Und das ist fantastisch. Ich finde es fantastisch. Ja. Also, wie gesagt, das Internet Archive, archive.org, die bieten es an, dass eben das Spiel in einer Browser-Simulation auch laufen kann. Da muss man natürlich entsprechend dann die großen oder davon ausgehen, dass eben nicht jeder Browser das so unterstützt, dann braucht man eben die entsprechenden ja, Rechte, die da vergeben sind, beziehungsweise dann eben die die Plugins und so weiter und so weiter. Also es funktioniert eben zum Beispiel mit JavaScript, ja, das ist unter diesem JSMess, ja, das ist ein JavaScript MAME Emulator, ja, und damit ist das eben möglich. Ja. Und ich habe hier gerade mal das Kommando gestartet, ja. Leider höre ich keinen Sound. Vielleicht geht's so. Ja, keine Ahnung. Nein, will nicht. Okay. Ja. Also da muss ich nochmal rumgucken. Schade, weil ohne Sound wäre zum Beispiel Kommando absolut interessant. Ganz genau. Nun, wie auch immer, ihr könnt es mal ausprobieren. Die Spiele gibt's hier genug. Wenn ihr die zum Laufen kriegt, dann habt ihr auf jeden Fall einiges zu tun, denke ich mal. Paperboy. Ach, ich darf gar nicht weiterlesen. Ich höre jetzt auf. Sonst höre ich jetzt mit dem Podcast auf und fange an, hier zu zocken. Ja. Also The Internet Arcade, definitiv ein Blick wert. Ich verlinke sogar hier mal die Seite bei Internet Archive hier mal direkt. So, dann könnt ihr hier gleich in den Shownotes das sehen. Gut, dann komme ich noch zur letzten Meldung heute, ein richtiger Aufreger. Ich habe mir mal vorgenommen, mich mal nicht so arg aufzuregen. Oettinger, ja, rotiert frei, und damit meine ich nicht die Biermarke, obwohl man vielleicht meinen könnte, dass der Herr Günther Oettinger vielleicht ein bisschen zu viel von jenen Gebräu getrunken hat, wenn er solche Aussagen macht, wie zum Beispiel, das, wie heißt es hier so schön, das ist unglaublich, dieser Ausdruck, dass es überhaupt aus seinem Mund kommt, ja. Wer sich geistiges Eigentum reinzieht, wer es herunterlädt, es sieht, es hört, der kann auch einen Beitrag leisten, wie auch im Kino und Theater, und meint damit eine Urheberrechtsabgabe für das Internet in Anspruch zu nehmen für geschützte Werke. Wie das natürlich kontrolliert werden soll, das ist ja überhaupt die Frage, ja. Momentan ist es ja illegal und trotzdem wird es offenbar gemacht. Ja, wobei man auch sagen muss, dass eben für den Privatbedarf das bei weitem nicht illegal ist. Da werden schon auf verschiedenen Weisen, ja, hier durch die Privatkopie beispielsweise, ja, Rechte gewährleistet. Das soll offenbar hier jetzt mal ein bisschen wegkommen, ja. Im Prinzip halte ich zwar eine Kulturflatrate richtig, ja, aber dieser Unterton gefällt mir hier überhaupt nicht. Vor allem, wie soll denn dann hier das kontrolliert werden? Oder soll da etwa eine Internetsteuer, ja, über Umwege erhoben werden? Wird es dann von einem Provider genutzt? Oder muss man da monatliches Abo machen? Bei wem muss man das monatliche Abo machen? Ja? Also aber es ist schon komisch, weil offenbar so eine richtige Internet-Flatrate möchte ja wahrscheinlich auch nicht haben, ja. Was ist es dann, ja? Eine Strafzahlung für die Leute, die sich mediale Sachen im Internet angucken? Wer kontrolliert das? Also es sind sehr viele Fragen offen. Entsprechend sind dann eben auch die Reaktionen nicht von allen Seiten her positiv. Meiner Meinung nach ist das vollkommen unmöglich, was hier abgeht. Das wird er aber dann hoffentlich auch noch merken. Was mir so vorschwebt und was auch Heise so offenbar sieht, es soll offenbar für Copyright-Titel so eine Art Leistungsschutzrecht geben. Ja, es sollen auch, er meint auch, es seien Wege zu finden, wie das geistige Eigentum nicht wertlos wird, indem in der digitalen Welt jeder darauf kostenfrei Zugriff hat. Ja. Ja, und was, aber Vorsicht, was ist, wenn jemand möchte, dass das geistige Eigentum kostenlos für jeden zur Verfügung steht? Ja. Hier wird wieder eine Pauschalisierung gemacht, die ich einfach nicht gutheißen kann. Ja. Vor allem, das Ansehen darf nicht gleichgestellt werden mit dem Anbieten. Ja. Selbst wenn jemand keine Gebühren dafür zahlt, kann er zum Beispiel immer noch mediale Sachen in der realen Welt genießen, ohne auch nur einen einzigen Cent dafür zu zahlen. Da muss man nur in ein Geschäft reingehen, Fernseher anschalten, ja gut, für Fernseher zahlt man schon, ja, Oder vielleicht einfach nur herumlaufen, da hört er genug Musik, ja, sage ich mal. Und das alles ist, das ist so, wie ich letzte Woche auch gesagt habe, mit dem Leistungsschutzrecht an sich, ja. Ja, dann aber auch die Zeitung an den Kiosken rausnehmen, ja, und verstecken, weil da kann man ja Schlagzeilen lesen, sogar Artikel können da teilweise gelesen werden, und manche Leute sind sogar so frech, nehmen die Hefte sogar noch in die Hand, die wollen tatsächlich sehen, was sie vorher kaufen, das ist unglaublich. Und das geht natürlich nicht. Also wenn das dann per Leistungsschutzrecht so gemacht wird, dann muss eben auch, dann muss auch der Kiosk verschwinden, der Zeitungskiosk, weil im Prinzip ist das nichts anderes. Man guckt sich ein Snippet an und holt dann das entsprechende Produkt. Ja. So ist das nun mal. Also, Blödsinn hoch 10 meiner Meinung nach, aber gut. Vielleicht sollte sich der Oettinger mal das South Park Video anschauen, das ich als nächstes verlinkt habe. Dann kann er mal sehen, wem er denn so hilft, ja. Und ich meine doch die armen, armen Stars, ja. Wie kann man denen nur das Geld wegnehmen? Unglaublich. Ja, jeder hat das Recht, ein Ferrari auf Kosten von den Leuten zu hören, von den Leuten zu kaufen, die die Musik auch hören und so weiter. Das ist doch jedem Künstler sein verdammtes Recht, oder? So richtig mal ins Saus und Braus zu leben. Ja? Die anderen kriegen ja eh nix, die Kleinen, weil die GEMA die ja als offenbar als irrelevant sieht. Ja, schön. Also, ja. South Park Video unbedingt angucken, Oettinger unbedingt stoppen, 900 Klassiker unbedingt spielen, hoffentlich hört das Oettinger nicht, ja, sonst kriegt er die Krise. Wie kostenlos im Internet Games spielen? Das darf nicht sein, ja, da muss doch irgendjemand, muss doch dafür Geld kriegen dann, ja, kann nicht sein, dafür, da muss man zahlen, ja, zahlen müsst ihr, ja, und wie, ihr hört den Podcast kostenlos, hey, da muss ich mal hier mit Oettinger sprechen, ja, ob das okay ist. Oder ob ich nicht doch noch was für den Podcast verlangen soll. So richtig Kohle, ja? Ja? Was meint ihr? Ja? Vielleicht doch? Ja? Naja. Gut, Leute, ich lasse dann den geistigen Dünnpfiff mal so im Raum stehen und sag wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, nur her damit, Google Plus Rios Wochensicht einfach um eingeben, schon findet ihr die entsprechende Seite. Dort könnt ihr alles reinschreiben, beziehungsweise unter der Folge als Kommentar auch. Ja. Oder ihr schreibt mir bei Twitter @rio @ryo oder eine Mail ryo@thenetcast.com. Ja. Auf der Seite wochensicht.netcast.com, da findet ihr die ganzen Links und Informationen auch zu dem Spiel und so, ja, zu den Spielen, alles da. Wochensicht.netcast.com. Auch der GBG-Key ist dort, wenn ihr mir eine Mail verschlüsselt schreiben wollt. Damit sind wir am Ende und ich wünsche euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif und bis nächste Woche. Tschüss!